Wir würden nie in eine Fahne rotzen. Aber in eine Rotzfahne kann man rotzen. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer. Jetzt beginnt eine neue Sendung Niemandsland. Es ist Montag, der 26. November 2018. Es ist 13 Uhr Mittag, mitteleuropäische Zeit. Wir werden uns nun 2 Stunden wieder alle Mühe geben, Ihnen und uns die Welt zu erklären, Ihre Bosheiten, Konflikte und Dummheiten zu verstehen und hier und da auch ein paar Schönheiten anzuleuchten und ein paar Auswege aufzuzeigen. Dabei wollen wir Ihnen viel Musik und gute Klänge bieten. Dazu gibt es wie immer Informationen, Hintergründe zu Wirtschaft, Politik, Geschichte und Kultur. Das alles auf Kontrabanda FM 91.4, der freie Radiosender in Barcelona. Selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Niemandsland ist Teil dieses großartigen Radioprojektes, schon seit 28 Jahren hier im Äther über der gräflichen Stadt Barcelona. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Gestern war ja der internationale Tag gegen die Gewalt gegen Frauen. Dazu ein paar Zahlen. Aktuell gibt es weltweit 424 Krisengebiete und 21 Kriege. In jedem Krieg werden Gräuel an der Zivilbevölkerung verübt. Besonders betroffen von Gewalt sind Frauen und Mädchen. Sie werden vergewaltigt, verschleppt und gefoltert. Die Täter werden in der Regel nicht ermittelt oder verurteilt. Rund 34 Millionen Frauen und Mädchen sind weltweit auf der Flucht. Kein Krieg auf meinem Körper. Die meisten fliehen vor Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung oder aus Angst vor sexualisierter Gewalt. Im Bosnienkrieg wurden 20.000 bis 50.000 Frauen und Mädchen vergewaltigt. 250.000 bis 500.000 Frauen und Mädchen haben beim Krieg in Ruanda sexualisierte Gewalt erlebt. Im Syrienkrieg haben Soldaten und Milizen nach UN-Angaben tausende Frauen vergewaltigt. Jeden Tag werden mehr als 20.000 Mädchen noch vor ihrem 18. Lebensjahr zwangsverheiratet. Vergewaltigung ist eine Menschenrechtsverletzung. Frauen sind nicht schuld an ihrer Vergewaltigung, niemals. Miteinander für eine Welt ohne Gewalt. Die Internetadresse dieser Initiative ist www.kein-krieg-auf-meinem-körper.de. Kein Krieg auf meinem Körper. Es tut mir leid, dass ich Sie heute im Niemandsland mit so schrecklichen Tatsachen konfrontieren muss, aber dafür sind wir da. Wir wollen hier auch aufrütteln und auch die Männer besonders zu Aktionen aufrufen, um andere Männer zu sensibilisieren für diese schreckliche Welle von Verbrechen gegen Frauen. Es ist Sonntag, der 25. November 2018. Es ist 13:30 am Mittag. Ich befinde mich hier auf dem Passeig de Companys im Zentrum von Barcelona. Und eine große Frauenprotestdemo und Protestkundgebung findet hier statt. Es geht um die Gewalt gegen Frauen und die Abschaffung bzw. Beseitigung dieser Gewalt gegen Frauen. Fartese la violencia masclista y patriarcal. Wir haben die Macho-Gewalt und das Patriarchat bzw. die patriarchalische Gewalt satt. Das sagt hier ein großes Transparent. Stereotypen, Kontrolle, Ungleichheit beim Lohn und bei den Gehältern, Sozialsystem, Rassismus, Armut, Beleidigungen und sexistische Erziehung. Schluss damit. Das sagen die Frauen von einer feministischen Initiative. Hier ist eine Gruppe von ganz jungen Mädchen, die rufen Sexualerziehung, Freiheit für die Frauen, raus mit dem Machismus aus unseren Schulen. Ni humilla ni maltrata. Ni humilla ni maltrata. Ni humilla ni maltrata. Die Mädchen rufen, es lebe die feministische Revolution. Ohne Frauen gibt es keine Revolution. Ohne die Frau gibt es keine Revolution, rufen diese jungen Mädchen hier. Die sind vielleicht 17, 18, 19, 20 Jahre alt. Eine große Gruppe. Animamos también a comprar los periódicos para impulsar la lucha. Eine Frau hat gerufen, ganz ruhig, Schwester, hier ist deine Meute. Nicht eine mehr, nicht eine mehr. Es lebe die Freiheit der Frauen, es lebe die Freiheit der Frauen. Sie meinten, sie sind nicht gestorben, sie sind ermordet worden. Und sie beziehen sich auf die vielen Frauen, die jeden Tag von ihren sogenannten Lebenspartnern, Männern und so weiter umgebracht werden, zum Teil auf die grausigste Art. Estamos hasta el culo de tanto tío chulo, könnte man übersetzen mit: Wir haben die Schnauze gestrichen voll von so viel blöden Macho-Typen. Lied der Jenny, denn wie man sich bettet, so liegt man. Meine Herren, meine Mutter prägte auf mich einst ein schlimmes Wort. Ich würde enden im Schauhaus oder an einem noch schlimmeren Ort. Tja, so ein Wort, das ist leicht gesagt, aber ich sage euch, daraus wird nichts. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Was aus mir noch wird, das werden wir sehen. Ein Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen keiner dazu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen keiner dazu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du. Meine Herren, mein Freund, der sagte mir damals ins Gesicht: Das Größte auf Erden ist Liebe, und an morgen denkt man dann nicht. Tja, Liebe, das ist leicht gesagt, doch solang man täglich älter wird, da wird nicht nach Liebe gefragt. Da muss man seine kurze Zeit benützen. Ein Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es trägt einen kein Mörder zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen keiner dazu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du. Wir sind jetzt auf der Abschlusskundgebung. Eine Gruppe von Feministinnen steht auf einer Tribüne und es werden hier einige Reden gehalten zum Thema Feminismus, zum Thema, was sind unsere Forderungen. Gemeinsam untergraben wir die Ordnung des Patriarchats. Das ist das große Poster. Juntos sostenemos l'ordine del patriarcal. Visca, visca, visca, la Jutta Feminista heißt es lebe, der feministische Kampf. Das waren ein paar Eindrücke von der großen Frauendemo vom heutigen Sonntag, dem 25. November 2018 für Niemandsland, Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. ¿Cómo valoras este evento hoy, esta gran manifestación? Bueno, la valoro muy positivamente, teniendo en cuenta que la causa de muerte en el mundo de las mujeres entre 15 y 40 años, la primera causa de muerte es el asesinato machista. Me parece que la protesta esta es fantástica, es lo que hay que hacer. Gracias por la opinión. Una valoración sobre el evento, ¿cómo lo veis? Bien. Veo que hay muchos hombres, lo cual me parece también fundamental, que estén, que escuchen, que aprendan. Yo traduzco directamente para mis oyentes en Alemania, dice Frau Main. Ja, ich hatte das live nicht richtig übersetzt. Die Frau hat gesagt, es ist toll, dass Männer hier sind. Sollten noch mehr kommen und die sollten lernen, beobachten und danach etwas Richtiges tun. Hay muchas mujeres, digamos, fuera, pero tendríamos que haber sido miles, ¿eh? Es decir, me parece poco, pocas mujeres en la calle, para la gravedad, digamos, que estamos viviendo. Diese Frau meinte, sie freut sich, dass diese Veranstaltung stattfindet, aber es waren relativ wenig Frauen. Für die Schwere der Situation kommt ihr das sehr wenig vor. Oder? Una valoración sobre el evento. Yo creo un poco como la compañera que es una manifestación multitudinaria, pero tendrían que haber más mujeres, más hombres, aunque hemos visto varios. Y sobre todo me gustó la presencia de nuestra alcaldesa, Ada Colau, mezclada entre las mujeres y aquí al pie del cañón por la lucha feminista. Muchas gracias. Diese junge Dame meint, ja, für diese Art von Ereignis waren es immer noch leider viel zu wenig Frauen und Männer natürlich. Aber toll war, dass unsere Bürgermeisterin Ada Colau hier bei ihren Frauen war und direkt auf der Straße und hat das Gleiche gefordert wie die normalen Frauen auch. In Roma, ayer, 150.000 mujeres. In Rom, sagt hier die feministische Freundin, waren gestern 150.000 Frauen. 150.000. 150.000, das ist eine unglaubliche Zahl. Pero si me acuerdo bien, el último 8 de marzo habían también miles y miles y miles de mujeres aquí en España. 600.000 mujeres, había un millón casi en... Exacto, así que... Hay señales de vida en esta civilización. Después de lo que está pasando, hombre, después de lo que está pasando y sigue pasando. En Roma, en la manifestación, las chicas jóvenes llevaban un tanga en la cabeza por el famoso hecho de la violación que había habido, que acusaban a las jóvenes de llevar un tanga, y eso hacía posible la violencia, o sea, violentarla, solo porque llevaban tanga. Entonces las chicas, ahí en Roma en la manifestación, se habían puesto un tanga rosa en la cabeza. Sie meint, dass in Rom gestern junge Frauen hatten einen Tanga-Slip auf dem Kopf aus Protest gegen die Skandalurteile in Irland, wo ein Vergewaltiger wegen deswegen, dass er angab, die Frau hätte sich sexuell reizvoll angezogen, einen Freispruch bekam. Eine unglaubliche Tatsache. Gut, der Protest geht weiter, die Frauen sind bewusst. Creo que es importante recordar en la lucha feminista contra la violencia machista los niños que mueren en manos de las parejas y exparejas, niños y niñas. Llevamos en lo que va de año 33 niños y niñas asesinados en manos de su madre, exacto, en manos de sus propios padres. ¿Cómo te llamas? María José. María José meint schreckliches auch, und da sollte man immer wieder darauf hinweisen, dass schon 33 Kinder dieses Jahr allein hier in Spanien von Mörderhand, von ihrem machistischen Verbrecher umgebracht wurden, und das ist auch eine Sache, die viel zu wenig an die Öffentlichkeit kommt. ¿Para qué diario trabajas? No es un diario, es una emisora de radio, es Contrabanda FM. Ahora te doy Contrabanda, sí. Ahora te doy un folleto. Yo he vivido en Alemania. ¿Sí? Ah, sí. Qué bien. En Bad Godesberg, cerca en Bonn, sí. Yo provengo de Bonn. Sí. Yo provengo de Bonn. Pareja de Marisa, sí, claro, soy. Claro. Bueno, yo vivía en Bad Godesberg y trabajaba en Bonn en la embajada italiana. Y mi marido estaba en Köln, ¿sí?, enseñando derecho penal. Ah, ¿cómo te llamas? Loredana. Loredana, Loredana meint, sie hat in Bonn-Bad Godesberg gearbeitet, auf der Botschaft, und ihr Ehemann war da Rechtsexperte. Mal gucken. Que me está entrevistando. Buongiorno. Buongiorno. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo valoras el evento? Positivísimo. Mucha gente y tiempo de hacer esto. Hay tiempo, ¿no? Porque ¿cómo aguantamos tanta Exacto, mierda? Ya no la aguantamos nosotras. Así que estamos aquí y mañana también y pasado mañana si hace falta. Ya está. Wir sind hier, meint diese Frau, und gestern waren wir auch hier und morgen werden wir auch hier sein, und es muss etwas geschehen. Gut, bueno, muchísimas gracias a todas, y ha sido un placer, y voy a convertir esto en un reportaje. Das Lied von der harten Nuss. Wer will einen großen Mann haben, der braucht eine harte Nuss. Weil er einen großen Mann eben mit seiner Nuss aushalten muss. Denn die Nuss des kleinen Mannes ist dem Großen ein Genuss. Was der kleine Mann dann eben mit seiner Nuss aushalten muss. Nur da nicht weich werden, um Gottes Willen nicht weich werden. Nur immer ruhig reingehauen auf die Nuss. So ein kleiner Mann macht nämlich immer so ein Theater. Nur nicht drum kümmern, Mann, du bist doch nicht sein Vater. Nur jetzt nicht weich werden, um Gottes Willen nicht weich werden. Nur keine Noblesse, sondern eine in die Fresse, immer eine in die Fresse. Soeben hat eine Hörerin angerufen und hat uns sehr gelobt für den letzten Beitrag zum Thema Protest gegen die Gewalt gegen Frauen. Gestern war der internationale Tag. Da waren allein in Rom 150.000 Frauen, hauptsächlich natürlich, aber auch immer wieder Männer dabei. Und auch in allen anderen Ländern gab es sehr viel Frauenpower auf der Straße. In Paris zum Beispiel 50.000 Frauen auf der Straße. Ich habe hier das Titelbild von der Emma heute an den Kiosken. Paris, 50.000 Frauen auf der Straße. Das hatte Frankreich noch nie gesehen, heißt es hier. 50.000 Frauen protestierten gegen die sexistische und sexuelle Gewalt. Nachher werden wir natürlich auch einmal auf ein Gerichtsurteil zu sprechen kommen. Es geht darum, ob Prostituierte eine ganz normale Gewerkschaft gründen sollen. Und da gibt es auch in der feministischen Bewegung natürlich sehr viel, ja, verschiedene Meinungen. Zwei genauer gesagt. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Die einen sagen, die Zuhälter stecken dahinter und haben dann natürlich freie Hand, um die Sau noch weiter rauszulassen gegen Frauen. Und die anderen sagen, nein, das sind doch Frauen, die wollen das selber machen, die muss man lassen. Später mehr dazu. Heute im Studio schon hier Werner. Ich mache ihm mal gerade das Mikro, dann grüßt er. Aber bevor Werner dann so richtig loslegt, müssen wir noch Es lebe der Tod bringen. Da haben wir heute wieder einen neuen Beitrag. Moment. Ich mache mal gerade Mikrotest und dann gucken wir. Ja, guten Tag, Werner. Guten Morgen sagen wir nicht mehr. Guten Tag, hallo, wie geht's? Grüß Gott, kann man ja auch sagen. Das Gott zum Gruß. Immer. Ja, genau. Ja, Gottesfurcht ist immer angebracht in diesen Zeiten, wo Satan das Zepter schwingt. Der Teufel steckt in allem. Wir haben hier auch über der Studiotür Gottes Segen auf all deinen Wegen hängen. Gut, kleiner Scherz. Worüber wirst du heute sprechen zu den Zuhörern? Ja, außer unseren Studiogästen und Zuhörern will ich dann auch, weil wir gerade schon so angefangen haben, auch noch sagen, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne alles, was du uns beschert hast. Was hat er uns beschert? Er und sein Vater und so. Tja, die Kriegstrommeln werden wieder lauter, zum Beispiel jetzt Ukraine, Russland verschärft sich die Sache, dann in Frankreich, was wir letzte Woche schon kurz angesprochen hatten, diese Protestbewegung der gelben Warnwesten, das geht weiter und verschärft sich auch, also überall ist was los und sollten wir vielleicht kurz kommentieren. Bernardo Bertolucci ist gestorben heute Nacht. Alle erinnern sich noch an den letzten Tango von Paris. Ein schrecklicher Film, ein böser Film, auch ein schweinischer Film, weil man nachher erfahren hat im Nachhinein, dass die Vergewaltigungsszene sehr, sehr echt war. Die arme Maria Schneider wurde da wirklich einer brutalen, direkten, hässlichen, machistischen Gewalt ausgesetzt. Ab diesem Moment war Bertolucci und seine Clique leider für mich ein bisschen out. Großartiger Film natürlich 1900. Eine Art Epos der Linken. Also Bertolucci, einer der Großen, ist weg, ist gegangen, ist in die ewigen Kinojagdgründe eingegangen. Das war in den 60er, 70er Jahren war halt der große Regisseur, der bei Pasolini gelernt hatte, seines Zeichens Marxist, immer schon gewesen, von jungen Jahren an. Und ist dann sogar im Alter von, weiß nicht mehr, 24 oder so, 1968 in die PCI eingetreten, in die italienische kommunistische Partei. Und dann war er noch, also dort bei Pasolini war er Assistent, dann später hat er sich noch mit Jean-Luc Godard angefreundet, hat mit der Psychoanalyse ein bisschen spekuliert. Also gut, jedenfalls heute ist Bernardo Bertolucci gestorben. Und hallo Albert, es gibt trotzdem noch Hoffnung. Du wirst heute 32 und vielleicht bist du ja der aufgehende neue Stern am Filmhimmel. Naja, wir werden schon sehen. Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag und bis neulich. Ja, auch von mir, Albert, einen schönen Glückwunsch. Feliz cumpleaños. Gut, bringen wir Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Wir sind übrigens schon im 99. Kapitel. Bald sind wir über 100. Über 100 Kapitel von Es lebe der Tod hier im Niemandsland auf 91.4 FM, Contrabanda. Doch zuvor einen kurzen Wetterüberblick. Die Sonne kommt jetzt ganz raus. Nach einem bewölkten und leicht kühlen Morgen und Vormittag ist jetzt der Himmel blau und die Sonne ist da. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 99. Teil. FC Weißkopf. Das goldene Äpfelchen. No pasarán. Pasaremos. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Un solo frente. Una sola unión. Hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos. Abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias comunales! Als die Marina Kmetko, Kärtnerin und Tagelöhnerin in Nizhny-Vrutki in der Slowakei, erfuhr, dass ihr Sohn Lako die schöne Arbeit in der Kremnitzer Papierfabrik aufgegeben habe, um in das weite und unbekannte Land Spanien zu ziehen, noch dazu in einen Krieg, von dem sie noch nichts gehört hatte, da glaubte sie allen Ernstes, der Junge sei um den Verstand gekommen. Doch dann schickte der Lako einen Brief, ein beschriebenes Papier und zwei Bilder. Auf den Bildern waren tote Kinder zu sehen und weinende Frauen vor verbrannten Hütten. In dem Geschriebenen hieß es: Die Bauern sind hier so arm gewesen wie die bei uns in der Steingegend von Kisuke. Sie haben Land bekommen von der Republik, aber die Grafen wollen es ihnen nicht lassen, und deshalb ist Krieg. Sie stecken die Dörfer an und erschlagen die Kinder, aber die Bauern wehren sich gut. Die Arbeiter aus den Städten helfen ihnen, und es kommen auch viele aus anderen Ländern zu Hilfe. Jetzt weißt du, warum ich hierher gegangen bin. Als Rivkele Berschkowitz, die Tochter des Händlers in Vrutki, von der sich Marina das Schreiben vorlesen ließ, bis zu dieser Stelle angelangt war, unterbrach sie sich und sagte: »Das kann ja niemand verstehen. Er ist mir Sugar, euer Lako. Oder wisst ihr, was ihn das angeht?« »Ja«, gab Marina zurück und bekam seltsam dunkle, flackernde Augen. »Er denkt an seinen Vater.« Worauf Rivkele hinauslief, weil ihr unheimlich wurde und sie nicht wollte, dass das Kind in ihrem Leibe davon Schaden nehme. »Entweder hat sie Fieber oder ich weiß nicht was«, sagte sie zu Hirsch, ihrem Mann, und schickte ihn in den Laden. Er wog der Marina dann die 2 Pfund Salz ab, die sie haben wollte, und riet ihr, ein Senfpflaster aufzulegen. »Das zieht die Hitze aus dem Blut und bringt die Gedanken in Ordnung.« Aber Marinas Gedanken waren völlig in Ordnung. Sie dachte an Lakos Vater, ihren toten Mann. Der war auch gegen die Grafen gezogen, im 19. Jahr, drüben in Ungarn. Sie hatten ihn gefangen und aufgeknüpft. Damals hatte der 14-jährige Lako seinen Vater rächen wollen. Er war weggelaufen und erst nach einem Monat, ganz verhungert und abgerissen, zurückgekehrt. Es stand sofort fest für Marina, dass sie dem Jungen etwas schicken müsse. Etwas Besonderes. Etwas, woran er seine Freude haben würde. Sie überlegte: Was hatte man im großen Krieg den Männern geschickt? Tabak und wollene Socken. Aber Lako rauchte nicht, und in seinen Briefen berichtete er, in Spanien sei es so heiß, dass sie alle ohne Strümpfe in Bastschuhen herumliefen. Sie versuchte sich zu erinnern, was für Wünsche Lako gehabt hatte. Es gelang ihr nicht. Überhaupt fiel ihr das Nachdenken über solche Dinge schwer. Der Laco war als fünftes von 10 Kindern zur Welt gekommen. 10 Kinder im Haus, der Mann in den Wäldern bei der Holzarbeit und später im Krieg und der Acker so dürftig, dass die Kartoffelernte bestenfalls für 9 Monate im Jahr reichte. Wie hätte Marina die Zeit finden sollen, sich um die Wünsche und Träume der Kinder zu kümmern? Und nach der Rückkehr von dem missglückten Rachezug gegen die ungarischen Grafen war Laco zu einem Gatzter gegangen, zu einem Bauern aus der Nachbarschaft, der Drahtbinderjungen mit auf die große Reise nahm. Seither hatte der Sohn sein eigenes Leben gelebt, war selten und immer nur ganz kurze Zeit nach Hause gekommen, jedes Mal um einiges größer und männlicher, jedes Mal dem toten Vater um etwas ähnlicher und darum dem Herzen der Mutter lieber, aber ihren Augen und Ohren fremder. Ach ja, zu guter Letzt fiel es ihr doch ein. Sie sah in Wrutki vor dem Berschkowitzladen ein paar Dorfkinder stehen und 2 Apfelsinen im Schaufenster bewundern. Da erinnerte sie sich, dass Lako, als er zum ersten Mal mit ihr in der Stadt gewesen war, auch so verzaubert vor dem Laden von Leib Berschkowitz gestanden und noch lange Zeit nachher sehnsüchtig von den nie zuvor gesehenen goldenen Äpfelchen gesprochen hatte. Ihr Entschluss war sofort gefasst. Sie trat in den Laden und verlangte eine Apfelsine. »Was wollt ihr?« fragte Rifkele, die bei Marinas Erscheinen automatisch nach der Salzschaufel gegriffen hatte. Dann entsann sie sich des seltsamen Verhaltens, das Marina kürzlich an den Tag gelegt hatte, und meinte nur, »Wisst ihr auch, was die kostet?« »Ich habe Geld«, antwortete Marina und holte aus einem Zipfel des Unterrocks die Nickel hervor. »Wie viel ist zu zahlen?« Kopfschüttelnd brachte Rifkele die Frucht. »Ich möchte sie eingepackt haben«, sagte Marina, »in Papier und in eine feste Schachtel und gut verschnürt.« »Eingepackt und verschnürt, hat man sowas schon gehört. Ja, warum denn? Wollt ihr sie am Ende wegschicken?« »Ja.« »Wirklich? Wohin denn?« »Weit.« Sie achtete nicht weiter auf die Fragen von Rifkele Berschkowitz, zahlte 12 Sechser auf die Theke, nahm die Zuckerschachtel mit der Apfelsine behutsam unter den Arm und ging. »Meschugge, ganz und gar Meschugge«, murmelte Rifkele, die ihr von der Ladentür aus nachblickte. Das Kind im Leib regte sich. Sie spuckte 3-mal aus. »Toi, toi, toi!« Dann drehte sie sich schnell um und warf die Ladentür zu. Verrückt, dachte sich auch die Postbeamtin, als Marina an den Schalter trat und bat, man möge die Schachtel zum Versand fertig machen. Nach Spanien. Was, nach Spanien? Und was ist da drin? Obst? Das wird zur Beförderung nicht angenommen. Und überhaupt, wer wird nach Spanien Apfelsinen schicken? Dort wachsen sie doch. Sie schob die Schachtel zurück, schloss das Schalterfenster und kümmerte sich nicht weiter um Marina. Die blieb noch eine ganze Weile vor dem Schalter stehen. Es war nicht leicht, sich über das, was die Postbeamtin gesagt hatte, klar zu werden. Aber schließlich hatte sie alles durchdacht und begriffen und wusste auch, was sie wollte. Sie klopfte nochmals an das Schalterfenster. »Was gibt's denn noch?« fauchte die Postbeamtin. »Ich habe doch vorhin schon erklärt, dass Postsendungen mit Obst ins Ausland nicht angenommen werden.« Sie schlug das Fenster wieder zu. Marina wartete noch eine Weile, dann ging sie zurück zum Laden von Leib Berschkowitz. Als Rifkele ihrer ansichtig wurde, wollte sie sich davon machen, doch dann hielt die Neugier sie an ihrem Platz hinter der Theke fest. Warum Marina nochmal komme? Sie habe eine Bitte, ob Rifkele ihr nicht einen Brief schreiben könne, an Laco, den Jungen in Spanien. Wieder siegte die Neugier über eine ursprüngliche Regung der Abwehr. Rifkele holte Papier und Bleistift und schrieb, was Marina dem Jungen mitzuteilen hatte. »Lieber Sohn Laco, ich wollte dir eins von den goldenen Äpfelchen schicken, die du dir gewünscht hast, weißt du noch? Ich habe es bei Berschkowitz im Laden gekauft, aber auf der Post wollen sie es nicht annehmen. Auch sagen sie, es sei unnötig, weil dort, wo du jetzt bist, die Äpfelchen wachsen. So schicke ich dir nur den Brief, weil du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben, wenn es heiß ist. Es küsst und segnet dich deine Mutter, Marina Kmetko von Nizhne Vrutki.« »Ihr könnt es gegen Salz umtauschen oder Petroleum«, erklärte Rifkele, als sie zu Ende geschrieben hatte, großmütig. »Ich nehme es zurück.« Aber Marina wollte das goldene Äpfelchen behalten, weil es von dort kommt, wo er ist. Sie dankte für das Aufschreiben des Briefes und empfahl sich. Die Schachtel mit der Apfelsine hatte sie vorher in das Umhängetuch geknüpft, wie einen Säugling. Der Brief an Lako kam zurück. Er lag in einem neuen Umschlag neben einem anderen Brief. In diesem teilte der Kommissar des Bataillons Masaryk mit, dass der Kamerad Lako Kmetko bei der Verteidigung einer vorgeschobenen Stellung gegen vielfache feindliche Übermacht den Tod für die Freiheit gefunden habe. ist am gleichen Tag gefallen, an dem ihr Brief ankam, und wir haben ihn unter einem Baum begraben, der zweimal im Jahr goldene Äpfel trägt. Rifkele konnte nur langsam vorlesen. Sie hatte die Augen voller Wasser. »Was hat er auch hingehen müssen in den Krieg, wo er nichts zu suchen hatte?« rief sie aufgeregt schluckend. »Aber so sind sie immer, eure Männer. An die Frauen und Mütter denken sie nicht.« Marina streichelte ihr die Schulter. Man hätte meinen können, der anderen sei ein Sohn gestorben und nicht ihr. »Weine nicht«, sagte sie zu Rifkele. »Das verstehst du nicht. Er ist dorthin gegangen, weil er an die Frauen und Kinder gedacht hat.« Sie kaufte eine Kerze. Rifkele schenkte ihr eine zweite dazu. Hirsch blieb der Mund offen stehen, als er das sah. Über dem offenen Mund schwebte, wie ein unsichtbares Wölkchen, das stumm gebliebene Gezeter über Rifkeles Verschwendung. Aber seine Frau war wie verwandelt. Sie wandte sich an ihn. »Mach den Mund zu, es regnet rein, Manna. Und ich bin nicht Meschugge. Nur, du verstehst nichts. Verstehst du?« Marina klebte die Kerzen auf die Truhe, rechts und links neben ihren bunten Hochzeitsteller, auf dem der goldene Apfel lag. Abends, wenn sie von der Arbeit kam, stand sie eine Weile vor der Truhe, und in der wachsenden Dämmerung nahm die Frucht die Form eines Kinderkopfes an. Es war seltsam. Seitdem Marina von Lacos Tod erfahren hatte, konnte sie sich ganz deutlich erinnern, wie er als kleines Kind ausgesehen hatte. Auch wurde er, früher nur eins von 10 Kindern, jetzt zu dem Liebsten. Sie begann, Andenken an ihn zu sammeln. Seinen Kreisel, eine Peitsche, die er als Hirtenjunge gehabt hatte, und die Ledertasche, mit der er auf Drahtbinderfahrten gegangen war. Sie fragte jedes Mal, wenn sie nach Vrutki in den Berschkowitzer Laden kam, nach Neuigkeiten aus dem Land Spanien, wo Lako begraben war. Rifkele hatte für sie schon die alten Zeitungen beiseite gelegt. Sie wunderte sich manchmal über sich selbst. Womit zum Teufel gab sie sich jetzt ab? Daran waren nur Marina und ihr Lako schuld. Oder doch nicht nur sie? Sie las Marina vor. An allen Fronten wurde erbittert gekämpft. Barcelona erlebte gestern den 70. Luftangriff. Unter den Toten befinden sich über 100 Kinder. Der Nicht-Interventionsausschuss, sie blickte von der Zeitung auf, Marina ins Gesicht, und sagte mit einer seltsam rauen Stimme, »Weißt du, was der Nicht-Interventionsausschuss ist? Das sind die englischen Herren, die dafür sorgen, dass die anderen alle Waffen bekommen und deine Leute nichts. Verstehst du?« »Ja«, erwiderte Marina. Sie verstand auch, dass Rifkele nur deshalb »deine Leut« und nicht »unsere Leut« gesagt hatte, weil sie sich noch schämte. »Ja«, erwiderte sie, »aber zum Schluss wird es ihnen doch nichts nützen, den Herren, gegen uns. Lies weiter.« Als Marina wieder einmal in den Laden kam, hatte Rifkele eine besondere Neuigkeit für sie. »Die Kinder aus Spanien werden weggeschafft. Man bringt sie nach Frankreich in Häuser, die man eigens für sie gekauft hat. Das kostet viel Geld. Und deshalb wird jetzt überall gesammelt, auch in Prag. Wer kein Geld hat, kann auch Sachen schicken.« Sie senkte die Stimme, damit ihr Mann, der nebenan im Lager herumwirtschaftete, sie nicht hörte. »Ich habe schon einen Zuckerhut geschickt.« Sie lachte verschämt. »Und du, willst du nicht auch was schicken?« »Natürlich«, wollte Marina. »Aber was? Geld hatte sie nicht. Das Schwein würde erst in 3 Monaten aufgemästet sein und von ihren Sachen. Da hatte sie so einen Einfall. Ich weiß schon.« Sie ging und kam am nächsten Tag wieder. Im Umhängetuch brachte sie Lacos Kreisel, Peitsche und Drahtbindertasche mit. »Das schicke ich Ihnen.« Rifkele fragte, »Wollen wir in die Tasche nicht noch was hineintun?« »Nicht nötig. Nimm Feder und Papier. Ich will Ihnen etwas dazu sagen. Bist du soweit?« »Also, dann schreib. Ich, Marina Kmetko von Nizhny Vrutki, schicke euch Kindern die Sachen von meinem Sohn Lako, der in eurem Land begraben ist, unter einem Baum, der 2-mal im Jahr goldene Äpfel trägt. Hast du alles aufgeschrieben? Ja? Dann gib her, ich will meine Kreuze darunter machen.« Rifkele reichte ihr das Papier. Dabei stieß sie an die Tasche, die verschob sich, klaffte auf. Aus ihrem Inneren rollte eine braun gewordene, eingetrocknete, völlig verrunzelte Frucht hervor. Marina griff schnell danach und steckte die Frucht wieder in die Drahtbindertasche. »Es ist nur«, sagte sie leise, »damit sie etwas aus ihrer Heimat haben.« Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 99. Teil. Eine Niemandslandproduktion, 2018. Biografische und bibliografische Angaben. Franz Karl Weißkopf wurde 1900 in Prag geboren. Dort studierte er Germanistik und Geschichte. 1921 trat er der KPC bei. 1928 ging er nach Berlin. Er war Mitglied des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. 1933 wurde er aus Deutschland ausgewiesen. In Prag war er dann Chefredakteur der Arbeiter Illustrierte Zeitung. Im Herbst 1938 ging er nach Paris. Ab Juni 1939 lebte er in New York. 1944 war er Mitbegründer des Aurora Verlages. Ab 1947 arbeitete er im diplomatischen Dienst der CSSR. Er war Botschaftsrat in Washington und Stockholm, dann Botschafter in Peking. 1953 siedelte er in die DDR über. Mit Willy Bredel war er zusammen Herausgeber der Zeitschrift Neue Deutsche Literatur. Franz Karl Weißkopf starb 1955 in Berlin. Das Goldene Äpfelchen ist eine Erzählung von 1955 und stammt aus dem Buch Rote Zitadellen, der spanische Freiheitskampf 1936 bis 1939, eine Anthologie, herausgegeben von Hans Marquardt, erschienen im Verlag Neues Leben, Berlin 1961. No pasarán. Pasaremos. Sei still, wenn du mich liebst. Der graue Tag flüstert im Gras. Hör zu, hör zu. Sei still, wenn du mich liebst. Denn das launische Glück kehrt nie zurück. Wenn du es rufst, sei still, kein Wort. Hör auf die Nacht, Liebe vergeht wie ein Komet. Zu früh, ich sehe, wo immer ich gehe. Eine dunkle Gefahr, das Morgen ist nah, wie immer zu früh. Zeit ist so alt und Liebe süß. Liebe ist Gott. Zu spät ist es zu spät. Der Vorhang fällt schnell, bald wird es hell. Zu früh, zu früh oder zu spät. Speak low when you speak love. Our summer day with us away. Too soon, speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift. We've swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Lover, the spark lost in the dark. too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. It's late, darling, it's late. The curtain descends, everything ends. Too late, too soon, I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Will you speak low to me, speak love to me, and soon? El meu avi era de la Quinta del Bressol, a la Guerra Civil, i em sembla molt important i valuós que Niemensland produeixi aquesta sèrie històrica, Es lebe der Tod. Us recomano la novel·la Incerta glòria de Joan Sales per tenir una impressió més de la crueltat que va suposar aquella època. Una forta abraçada. So, das war unser historischer Teil. Es lebe der Tod, diese wunderbare Geschichte eines Krieges gesehen aus der Perspektive einer Mutter, die aus der Ferne einfach weiß, dass ihr Sohn das Richtige macht. Es ist kurz vor 14 Uhr am Mittag, schon hier am fortgeschrittenen Mittag in Barcelona. Sie hören Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda. In Frankreich ist ja nun einiges los. Da war gestern, wie gesagt, diese gewaltige Frauendemo. Paris, das hatte Frankreich noch nie gesehen. 50.000 Frauen protestierten gegen die sexistische und sexuelle Gewalt. Der Slogan war Nous toutes, wir alle. Unter diesem Motto hatten quasi alle feministischen Organisationen und hunderte von Juristinnen und Journalistinnen zum Protest aufgerufen. Dann gibt es auch den Protest der Gelben Westen in Frankreich. Da geht's Macron ziemlich, könnte man sagen, an den neoliberalen Kragen im Moment. Mal gucken, wie lange er sein neoliberales Kartenhaus noch aufrechterhalten kann. Die Leute fangen an, sich massiv zu wehren. Die scheren sich nicht mehr um Links-Rechts-Parteien, die rennen auf die Straße und schreien ihre Wut raus. Ja, also du hast ja gesagt, bei den Frauen 50.000 und bei diesen Demonstrationen, die jetzt da vor ungefähr 10 Tagen angefangen haben, wird sogar von der Regierung zugegeben, dass es mehr als 100.000 Leute da teilgenommen haben, von der Regierung wohlgemerkt. Also angefangen auf dem Land, in den kleineren Ortschaften und jetzt ist es in Paris angekommen. Da gab es gestern Barrikaden mitten im Zentrum von Paris und inzwischen, wie gesagt, schon die Forderung nach dem Rücktritt von Macron und die Regierung, also bis jetzt, zeigt nur Härte, nicht nachgeben, Ruhe und Ordnung muss aufrechterhalten werden. Demo, Verbote, Tränengas, die militarisierte Bereitschaftspolizei, CRS wird mobilisiert. Und das Problem ist nur, Macron weg, was kommt dann? Die Linke sieht nicht so aus, wie wenn die sich einbringen könnten da als Alternative. Und es steht zu befürchten, wer davon profitieren wird, von dieser ganzen Mobilisierung. Jetzt wird die Marine Le Pen sein mit ihrem Ding da, was jetzt nicht mehr Front National heißt, sondern Rassemblement National, also national auf jeden Fall. Und auch natürlich die Republikaner da, die Reste von früher, die da jetzt um Sarkozy sind, die wittern auch schon wieder Morgenluft. Also nicht notwendigerweise muss da was Vernünftiges da draus entstehen aus dieser Protestbewegung, die ja angefangen hat, nur um die Benzinsteuer, die erhöht werden sollte um 10%. Ja. Mal sehen. Ja, du hast recht, die Einschätzung dieser Lage ist sehr zwiespältig im Moment. Auch die Junge Welt meint heute in einem lang angelegten Artikel über dieses Thema, dass die politische Rechte sehr wahrscheinlich profitiert. Champs-Élysées im Qualm auf den Barrikaden, Flammen auf der Luxusavenue der Hauptstadt, Barrikaden auf den Champs-Élysées, Tränengaswolken über dem Regierungsviertel in Paris haben am Sonnabend rund 10.000 Franzosen gegen die neoliberale Steuerpolitik des Staatschefs Emmanuel Macron protestiert. Die Zahl der landesweit gegen den Präsidenten demonstrierenden, als Erkennungszeichen gelbe Sicherheitswesten tragende Menschen gab das Sicherheitsministerium, wie du auch gerade gesagt hast, mit über 110.000 an. Als die Uniformierten den Protestzug zurückdrängen wollten, errichteten die Demonstranten Barrikaden, die sie in Brand steckten. Die Polizei schoss, wie gesagt, Tränengas in die Menge. Aus dieser heraus wurde mit Pflastersteinwürfen auf den Angriff der Beamten geantwortet. Nach Angaben der Präfektur wurden in Frankreich 130 Menschen in Gewahrsam genommen. Allein in Paris wurden 70 Demonstranten verhaftet. Das erinnert an alte Kreuzberger Zeiten, als die Pflastersteine flogen, und auch an Berlin, als sich der Geruch von Tränengas mit den Sahnetörtchen am Café Kranzler am Kudamm mischten und dieser wehmütige Duft der alten Reichshauptstadt noch aus den Ruinen und den Kellern müffelte. Da gab es noch einen sehr militanten Widerstand gegen alle möglichen Schweinereien, die in Berlin beziehungsweise in den Hinterzimmern der Diplomaten und der Geheimdienste ausgeheckt wurden. Und an Vietnam, ne? Nur ja. War es damals dort Napalm und nicht Tränengas. Stimmt, da könnte man jetzt wirklich noch in andere Dimensionen gehen und an alle Gemeinheiten und Kriegsverbrechen erinnern, die zu der Zeit auch stattgefunden haben. Aber gut, im Moment sind wir in Paris mit Tränengas und in Berlin gab es auch Tränengas. Und am Hambacher Forst natürlich auch. Darüber werden wir gleich im Katastrophenblock ein wenig berichten. Und wo inzwischen scharf geschossen wird, und zwar schon seit 4 Jahren da im Donbass, im Osten der Ukraine. Da hat es in den letzten 4 Jahren bis heute schon 10.000 Tote gegeben. Und jetzt schießt auch die Marine, also jetzt da in dieser Meerenge vor der Krim, die ja damals von der von Russland annektiert wurde, da im Schwarzen Meer. Da hat jetzt die russische Marine Schiffe von der ukrainischen Marine beschossen und gekapert. Es gab auch einige Verletzte dabei. Und das Ganze hat stattgefunden, allerdings in Gewässern, die unter russischer Hoheit stattfinden. Ne? Und jetzt sagt die Ukraine, wir haben aber informiert, dass wir da durchfahren würden. Nur reicht's natürlich nicht zu informieren, sondern man muss da vorher Erlaubnis einholen dazu. Naja, wie auch immer, also das ukrainische Parlament überlegt gerade im Moment, ob sie jetzt das Kriegsrecht ausrufen. Ne? Heute Nachmittag wird der UN-Sicherheitsrat tagen zu diesem Thema. Das steht auch auf der Tagesordnung. Also immer gerne mal wieder ein außenpolitisches Abenteuer provozieren, wenn man zu Hause im Inland Schwierigkeiten hat. Die Frage ist auch, war das abgesprochen mit irgendjemanden, mit irgendwelchen NATO-Kreisen oder mit den Hinterzimmern von Frau von der Leyen? Denn wir wissen ja, die Deutschen haben sehr große Interessen an der Ukraine. Die Ukraine ist traditionell sehr deutschfreundlich, das muss man wirklich in Anführungsstrichen sagen. Die Nazi-Armeen hatten ja da leichtes Spiel. Sie sind damals bei dem Einmarsch auf keine Gegenwehr gestoßen und haben sehr viele Kollaborateure gefunden unter der ukrainischen Bevölkerung. Und das muss man leider auch immer wieder dazu sagen, wenn man dieses Phänomen betrachtet. Vor dem Katastrophenblock noch ein Lied und dann kommen wir mit den aktuellen Sachen. Wenn Sie im Hintergrund klopfen und stampfen hören, das ist kein Industrierock, den wir hier auf dem anderen CD-Teller liegen haben, sondern das sind die Handwerker, die schlagen hier ganz ordentlich auf die Wände und auf die Kabelstränge. Wir bitten, das zu verzeihen. Escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Es ist Montag, der 26. November 2018. Wir beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Montag. Beginnen wir mit einer Meldung über das Thema Heuschrecken über Berlin. Seit mehreren Tagen protestieren Mieter in der Berliner, Achtung, Karl-Marx-Allee, die gibt's nämlich noch, die haben sie noch nicht umbenannt in Konrad-Adenauer-Allee oder Ludwig-Erhard-Allee, die durch den Bezirk Mitte und den Stadtteil Friedrichshain verläuft, gegen den Verkauf von rund 7.000 Wohnungen an den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen, das klingt toll, das klingt, als würde das für die Deutschen sein, aber nein, da steckt eine internationale Finanzheuschrecke mit Sitz in Steuerparadiesen hinter. Das nennen die Deutsche Wohnen und dann schmeißen sie die Deutschen Wohnen raus und machen da eine sogenannte Luxusrenovierung und dann verkaufen die das auf dem internationalen Markt oder vermieten das zu überhöhten Preisen. Die betroffenen Quartiere im unter Denkmalschutz stehenden Straßenzug sind bereits in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Die Mieter befürchten, einem Bericht der Berliner Zeitung zufolge vom vergangenen Dienstag, dass das Vorkaufsrecht bei dem Geschäft unterhöhlt werde und fordern daher eine Überprüfung der Transaktion. Deutsche Wohnen, jawohl. Gestern ging, Werner, ich weiß nicht, ob du gestern die Nachrichten gesehen hast, ein Foto durch die Presse. Das ist aktuell, da sah man den greisen König Juanca, hier von Spanien, mit dem Prinzen Salman, das ist dieser Mörderprinz, der diese fürchterlichen Mordaufträge gegeben hat. Und da geht es um große Waffenkäufe, die jetzt wieder stattfinden. Da ist Spanien sehr fest im Geschäft, aber auch die Deutschen sind immer vorne mit dabei. Siemens-Chef war nämlich heute Morgen Gast bei der Konferenz in Saudi-Arabien. Das Regime, das weiß man mittlerweile, strebt nach Atomwaffen. Das machen sie sehr leise, niemand protestiert da so richtig. Trotz internationaler Kritik an Saudi-Arabien tritt Siemens-Chef Josef Käser, der lässt sich auch gern Joe Käser nennen, das ist dieser Siemens-Joe, am heutigen Montag auf einer Konferenz des Staatskonzerns Saudi Aramco auf. Ein Sprecher des Münchner Konzerns bestätigte am Sonntag laut Reuters Käsers Teilnahme an der Konferenz in Kingdom Total Value Add, IKTVA. So nennen die das, für Zulieferer von Saudi Aramco in Dammam am Persischen Golf. Auch der Chef des Schweizer Rivalen RABB, Ulrich Spieshofer, nimmt an der Konferenz teil. Vor 4 Wochen hatte Käser seine Reise zu einer von der Regierung des Ölstaates ausgerichteten Investorenkonferenz in letzter Minute abgesagt. Da hat er sich doch ein bisschen geschämt, dieser Mensch. Kurz zuvor hatte Saudi-Arabien nach wochenlangen Dementis eingestanden, dass der regierungskritische Journalist Jamal Chukakuchi im Konsulat des Königreichs in Istanbul getötet worden war. Mehrere Länder verhängten daraufhin Sanktionen gegen das Land. Auch deutsche Lobbyisten unterstützten den Kronprinzen von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman. Das geht aus einem 50-seitigen internen Strategiepapier der Berliner RP-Agentur WMP hervor, über das Bild am Sonntag berichtete. WMP bietet Zugang zum Kanzleramt, dem außen- und sicherheitspolitischen Berater und dem Chefökonom sowie zu den Bildungs- und Kulturministerien der 16 Bundesländer, heißt es demnach in dem Papier. Für die WMP AG habe sich auch Friedrich Merz, der den CDU-Vorsitz übernehmen will, stark gemacht. Hinweise zu ihm auf der Webseite der Agentur seien allerdings nun gelöscht worden. Sieh mal einer an. Laut einem Bericht der New York Times vom vergangenen Donnerstag, Ortszeit, strebt das absolutistische Königshaus Saudi-Arabiens womöglich nicht nur nach westlicher Technik und politischem Einfluss, sondern auch nach der Atombombe. Begründet wird dies mit den Verhandlungen zwischen dem US-Energieministerium und dem Regime. Es sei dabei um den Kauf von Plänen für Atomkraftwerke im Wert von bis zu 80 Milliarden Dollar gegangen. In den USA gäbe es deshalb die Sorge, Saudi-Arabien könnte seinen eigenen Nuklearbrennstoff für ein geheimes Waffenprojekt produzieren. Das heißt, wenn diese faschistischen, klerikalen Playboys noch eine Atombombe in der Hand haben und einen roten Knopf drücken können, dann Gnade den anderen Gott oder Allah. Ja, das wird natürlich dann Israel wieder nicht gefallen, die ja auch Verbündete des von Occidente sind, sagen wir mal. Und zu dem ganzen Waffendeal da jetzt angefangen mit Juan Carlos, dem früheren König, in dieser ganzen Zeit hat es alles schon funktioniert, sowohl unter Felipe González, da hat es angefangen dann und später unter allen PP-Regierungen und jetzt geht es weiter mit der neuen PSOE-Regierung. Und die zuständige Ministerin, die hat jetzt gesagt, weil das natürlich nicht so gut ankommt, mit so einem Regime, an so einem Regime Waffen zu verkaufen, hat sie jetzt gesagt, ja, sie hat aber mit der saudi-arabischen Regierung ausgehandelt, dass diese Waffen nur für neutrale, humanistische Zwecke, also Liebe, Zwecke eingesetzt werden. Nicht also die schießen mit Liebeskügelchen. so eine Schweinerei. Noch eine Meldung aus dem Nahen Osten, Aleppo. Bewaffnete Gruppen haben russischen Angaben zufolge die syrische Stadt Aleppo mit Chemiewaffen angegriffen. Die Kämpfer hätten Granaten abgefeuert, die mit Chlorgas gefüllt gewesen seien, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. 46 Menschen, darunter 8 Kinder, würden wegen Vergiftung im Krankenhaus behandelt. Laut der syrischen Nachrichtenagentur Sana seien 107 Menschen verletzt worden. Damaskus sprach von einem Angriff von Terroristen. Die Attacke sei, laut dem russischen Verteidigungsministerium, aus der entmilitarisierten Pufferzone der benachbarten Provinz Idlib erfolgt, die von der islamistischen Fatah al-Sham-Front kontrolliert werde. Russland werde mit der Türkei über den Vorfall sprechen, die sich zur Überwachung der Einhaltung der Waffenruhe durch die Dschihadisten in dem Gebiet verpflichtet hatte. Wir wissen ja, in dem Gebiet hat die Türkei große Interessen. Da gibt es eine ethnische Minderheit, die sich die Turkmenen nennen. Und die werden von der Türkei und vom türkischen Geheimdienst mit Waffen und mit Logistik unterstützt, um, ja, was? Um auch an diesem großen Kriegsgeschäft mitzumischen und ihre Einflusszonen sich zu sichern in diesem unglaublichen, schmutzigen Kriegschaos, das Saudi-Arabien, die USA und der Westen da angezettelt hat. Hören wir die Nachrichten in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Dankeschön, sagen wir jetzt schon. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ukrainisches Parlament entscheidet über Einführung des Kriegsrechts. Präsident Poroschenko betonte, es handle sich nicht um eine Kriegserklärung gegen Russland, es gehe um Verteidigung. Russische Streitkräfte hatten gestern vor der Halbinsel Krim ukrainische Schiffe beschossen und unter ihre Kontrolle gebracht. US-Grenzschutz stoppt Migranten mit Tränengas. Mindestens 500 Menschen aus Mittelamerika war es zuvor gelungen, auf mexikanischer Seite die Absperrung der Polizei zu durchbrechen. Die USA schlossen vorübergehend den Grenzübergang zwischen Tijuana und San Diego. Bundesumweltministerin Schulze stellt 5-Punkte-Plan gegen Plastikmüll vor. Die Maßnahmen sollen auch dazu führen, die Verschmutzung der Weltmeere einzudämmen. Nach einem Bericht der Funke Mediengruppe will Schulze unter anderem mit dem Handel eine Selbstverpflichtung für weniger Plastikmüll vereinbaren. Bundesnetzagentur berät über Vergaberegeln für neuen Mobilfunkstandard 5G. Hauptstreitpunkt ist die Frage, ob die Telekommunikationsfirmen zum flächendeckenden Ausbau verpflichtet werden sollen, der sehr teuer ist. Die Lizenzen für das schnelle mobile Internet sollen kommendes Jahr versteigert werden. Bernardo Bertolucci ist tot. Der italienische Filmregisseur starb im Alter von 77 Jahren in Rom. Bertolucci war mit Der letzte Tango in Paris weltweit bekannt geworden. Sein Film Der letzte Kaiser wurde mit 9 Oscars ausgezeichnet. Das Wetter. Im Norden gebietsweise Sonnenschein, sonst bedeckt und stellenweise Regen, vor allem im Süden. Später bis in tiefere Lagen Schnee mit Glättegefahr. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. Vielen Dank, das war die ARD in 100 Sekunden Tagesschau. Die Welt ist für viele und immer mehr Menschen eine Hölle geworden, besonders für die Flüchtlinge. Wir hatten gerade eingangs gesagt, eingangs der Sendung, dass 34 Millionen Frauen und Mädchen auf der Flucht sind. Abschiebung nach Mazedonien ist hier ein ganz grotesker Fall einer geflüchteten Frau, die in Deutschland absolut integriert ist. Es handelt sich da um Amela Memedi. Die spricht nämlich Deutsch, hat ein deutsches Pflegediplom und eine Stelle in einer deutschen Klinik. Nun ist sie von 4 Polizisten abgeholt und nach Mazedonien abgeschoben worden. Amela Memedi hat bis zum Schluss gehofft, dass sie bleiben und als Krankenschwester arbeiten darf. Schließlich herrscht Pflegenotstand in Deutschland. Fachkräfte wie sie werden dringend gesucht. Doch am Montag letzter Woche, 2 Tage bevor die Bundesregierung den Entwurf eines sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vorlegte, wurde sie in ihre Heimat Mazedonien abgeschoben. Die Romni, die Deutsch spricht, ein deutsches Pflegediplom und ein Stellenangebot eines Heidelberger Krankenhauses zu bieten hatte, wurde von 4 deutschen Polizisten zum Flughafen gebracht. Von dort wurde sie ausgeflogen. Während die junge Frau abgeschoben wurde, plant die Bundesregierung gleichzeitig die Anwerbung von Pflegekräften aus dem Balkan. Schildbürger, sagen wir da nur, um dem Fachkräftemangel in Deutschland zu begegnen. Der neue Gesetzesentwurf zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, auf den sich die Ministerien für Arbeit, Wirtschaft und Inneres verständigt haben, widmet sich verstärkt den Bereichen Pflege und Gesundheit. Allein in der Pflege fehlen derzeit 25.000 Fachkräfte. Daher will man Hürden für Flüchtlinge und Menschen, die nicht aus der EU kommen, senken, damit sie bessere Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben. Doch beim sogenannten Spurwechsel, so heißt das offiziell, gemeint ist der Wechsel von gut integrierten und qualifizierten Asylbewerbern ohne Bleiberecht, vom Asyl ins Einwanderungsverfahren, bleibt der Entwurf hinter den Erwartungen zurück. Was jetzt Eingang ins Gesetz gefunden hat, nennt sich auch nicht Spurwechsel, sondern Beschäftigungsduldung. Gut, das war wirklich ein harter und gemeiner und grotesker Fall einer Schildbürgerregierung wie der deutschen, die ja die letzten Jahre so geglänzt hat mit ihren grotesken, absurden und verrückten Entscheidungen und politischen Programmen, die sie dann den Leuten noch als humanistisch oder als gut für ihre Interessen und so weiter verkaufen konnte, einfach weil da so die nette Merkel davor steht und in die Mikrofone lächelt. Noch eine Gemeinheit aus Brasilien. Bolsonaro, der neu gewählte brasilianische Präsident, hat Folgendes beschlossen. Brasilia. Der zukünftige brasilianische Wirtschaftsminister heißt Paulo Guedes und er hat am Dienstag, Ortszeit, am Rand eines Treffens des designierten Kabinetts in Brasilia die Schaffung einer Staatskanzlei, Achtung, für Privatisierungen verkündet. Das heißt nichts anderes als plündern und verramschen unter ihren Leuten und natürlich ordentlich die Hand aufhalten. Damit soll laut dem Neofaschisten der Verkauf von Firmen im öffentlichen Besitz beschleunigt werden. Zur Privatisierung vorgesehen sind vorerst die Post und Tochtergesellschaften des Erdölkonzerns Petrobras. Bolsonaro hatte am Montag eine sofortige Privatisierung von Petrobras ausgeschlossen, Teilverkäufe aber in Aussicht gestellt. Zu den weiteren Plänen der kommenden Rechtsregierung gehört ein neoliberales Wirtschaftsprogramm. Achtung, die Märkte sollen geöffnet und staatliche Eingriffe in die Wirtschaft auf ein Minimum reduziert werden. Auf ein Minimum heißt, solange die Unternehmer kein Interesse auf Eingriffe haben, wird es reduziert. Wenn die Unternehmer selber einen Schutz brauchen vom Staat, dann kriegen sie den natürlich ganz ordentlich geliefert. Ja, wenn man diesen Bolsonaro so rumtönen hört, dann, wenn man so denkt an die Geschichte der Menschheit, wie sind solche Typen einzuordnen? Ne? Also du und ich und alle, die wir heute da leben, wir kommen ja aus Afrika, ne? Vom Homo sapiens, ja, 40.000 Jahren sind wir hierher gekommen, aber in dem Moment waren ja hier schon die Neandertaler, ne? Und also dann haben wir uns angefangen mit denen zu mischen und das, jetzt haben wir dann, jeder von uns hat in sich immer noch zwischen 1-3% Gene, der ADN, DNA vom Neandertaler. Aber dieser Bolsonaro, der hat sicher mehr Prozent, ja. Oder der Trump oder solche Leute oder diese ganzen Machisten da oder radikale Fußball-Ultras wie jetzt gestern und vorgestern. Boca wieder. Junior genau, ja. Oder andere Faschisten, die haben bestimmt noch viel mehr Prozent Neandertaler-Anteil tragen die mit sich rum. Ich hatte gestern ein kleines Gespräch. Ich habe immer einen Morgen- oder Mittagsplausch mit meinem Kioskero, mit meinem Zeitungshändler. Und der hatte eine sehr interessante Theorie mir aufgestellt. Er sagte, Schuld an diesen Schlägereien da und den Angriffen der Ultras in Argentinien gegen den Bus wäre Christina Kirchner. Ist ein netter Typ, ich mag den sehr gerne und er ist sehr intelligent, aber der hasst die Kirchner schon seit Ewigkeiten und ich schätze mal, der ist so ein bisschen wie Leute, die hier auch in der Stadt die Schuld immer an allem Ada Colau geben, die Schuld. Ist Schuld sei Ada Colau. Ja, vielleicht ist der ja dann, wenn er gegen die Kirchner ist, Macri-Anhänger und Macri, ja, ist ich fürchte. Macri ist Fan von Boca Juniors, ne? Und vielleicht ist er wieder von River. Weiß, ja, das steckt alles dahinter, das spielt alles eine Rolle. Gut, dass er uns nicht versteht. Er kann kein Deutsch. Insofern wird er diese Sendung jetzt nicht hören und nicht verstehen. Ich lobe ihn aber auch. Er ist ein intelligenter und sehr respektvoller Kerl. Ich mag ihn sehr gerne. Aber seine politischen Ansichten teile ich nur, sagen wir mal, zu 30%. Okay, weitere Ereignisse. Es gibt einen Bundeshaushalt. Bundestag beschließt Rekordhaushalt 2019. Das, was hier so schwer fällt, einen Haushalt zustande zu bringen, weil sich alle gegenseitig blockieren, das geht in Deutschland im Moment zumindest noch relativ gut. Der Bundestag hat am Freitag mit den Stimmen der Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD den Rekordetat für das kommende Jahr beschlossen. Er sieht Ausgaben von 356,4 Milliarden Euro vor, so viel wie nie zuvor. So viel Geld, so viel Knete gab es noch nie. Für den Haushaltsentwurf stimmten 366 Abgeordnete, das heißt für, mit Nein votierten 284. Es gab keine Enthaltungen. Die Ausgaben steigen im Vergleich zum laufenden Jahr um knapp 13 Milliarden Euro. Der Etatplan sieht unter anderem deutliche Personalaufstockungen bei den Sicherheitsbehörden und beim Zoll vor. Das Verteidigungsministerium erhält gegenüber dem Vorjahr mehr als 4 Milliarden Euro zusätzlich. Zu diesem Haushalt gibt es auch eine lange Kritik in der jungen Welt, die ist aber sehr lang, die kann ich jetzt nicht verlesen. Das würde den Rahmen unseres Katastrophenblocks sprengen, aber wir werden vielleicht noch hier und da darauf eingehen. Havanna, Madrid. Spaniens Premier war zu Besuch in Kuba. Zum Auftakt seines Besuchs auf Kuba hat Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez am Donnerstag den kubanischen Nationalhelden José Martí gewürdigt und Blumen an dessen Denkmal in Havanna niedergelegt. Anschließend unterzeichnete er mit Kubas Staatschef Miguel Díaz-Canel eine Vereinbarung zu bilateralen Konsultationen sowie ein Kulturabkommen. Es ist der erste Besuch eines spanischen Regierungschefs auf der Insel seit 32 Jahren. Spanien ist nach China und Venezuela der drittwichtigste Handelspartner Kubas. Meines Wissens ist ja Felipe González einmal auf Kuba gewesen und auch dieser schreckliche Aznar, der war im Rahmen einer, glaube ich, Lateinamerika-Konferenz auch schon mal da, hat sich aber angeblich mit den staatlichen Stellen nicht unterhalten und hat da die sogenannte Opposition hofiert, um eben seine Politik der rechten imperialistischen Linie zu verfolgen. Und der Papst natürlich, der Papst war auch da in Kuba, also das sind und Obama. Und Jagger und Mick Jagger. Also da waren 100.000 Leute von der ganzen Welt schon. Und ich war in Kuba, ich war auf Kuba. Also bitte, wichtige Leute waren auf Kuba. Ja, und hast du dem Fidel die Hand geschüttelt da? Oder? Nee, aber vielen Compañeras und Compañeros. Den Fidel, der war ja überall. Der lebt ja unter allen. Also jedenfalls, weil jetzt der Pedro Sanchez da als spanischer Ministerpräsident da nach Kuba gefahren ist, jetzt die Rechte hier, hat wieder aufgebrüllt, da sieht man's wieder, dieser Kommunistenfreund und so. Sofort ging's wieder los gegen Sanchez und natürlich auch gegen die Podemos-Partei, die die Regierung unterstützt, ne? Und da sieht man es wieder, die da. Ne? Und ist natürlich jetzt besonders wichtig, weil es am Sonntag die Wahlen gibt in Andalusien und die wiederum wichtig sind eben für die, hat er weiter noch eine Chance zu überleben in der Regierung des Sanchez. Das, sehr viel wird davon abhängen von diesen Wahlen in Andalusien. Und auf der Rechten aber auch, ja, da geht's auch ums Überleben, da erhebt sich die Frage, ob die PP, die Partei von Rajoy, überlebt, insofern als sie sehr viel weniger Stimmen kriegen wird als die neue rechte Partei, die Ciudadanos. Ne? Und die denken natürlich auch schon an die nächsten Wahlen hier in, für ganz Spanien. Und also im Moment sieht so aus, dass die Ciudadanos sicher zweitstärkste Partei werden. Die PP wird sehr viel verlieren und die versuchen im Moment zu überleben, indem sie nach rechts keine Stimmen, noch weiter rechts keine Stimmen verlieren wollen und verstärken jetzt eben da ihren Diskurs gegen die Immigranten. Gibraltar wird jetzt im Zusammenhang mit dem Brexit wieder hochgespielt und die haben eben Angst, da, dass sie da jetzt Stimmen verlieren könnten gegenüber dieser ganz, ganz rechtsextremen Partei Vox. Die sollen also nach Umfragen bis zu 4 Abgeordnete kriegen können bei diesen Wahlen da jetzt. Und die haben auch letzte Woche im spanischen Parlament sich ihrer Stimme enthalten, PP und Ciudadanos, als es darum ging, offiziell den Franquismus zu verurteilen als ein undemokratisches und verbrecherisches Regime. Da haben sie sich der Stimme enthalten. Damit haben sie also gezeigt, in welche Richtung sie schielen. Wie du sagtest, sie wollen nach rechts keinen einzigen Wähler verlieren. Ihr luistert nach Niemandsland. Vanuit Breda, Nederland, stuur ich dir de vriendelijke Grüße an alle Luisteraars von Contrabanda auf 91.4 FM in Barcelona, Niemandsland. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 26. November 2018. Kommen wir zum Thema Touristifizierung. 1500 Strafgelder hat die Polizei in Barcelona in diesem Jahr bereits gegen Elektrorollerfahrer verhängt, die gegen die Verkehrsregeln verstoßen. Oft rasen diese Roller mit Affenzahn hoher Geschwindigkeit über Bürgersteige, Fußgängerpassagen, Zebrastreifen oder biegen fahrlässig blitzschnell um Bürgersteigecken und gefährden natürlich die Sicherheit und die Gesundheit der Fußgänger, besonders alter Menschen, die nicht so schnell zur Seite springen können. Durch den exponentiellen Anstieg dieser Elektrovehikelvermieter und die unaufhörliche Massifizierung der Tourismusindustrie gibt es zigtausende flitzender kleiner Fahrzeuge auf den Straßen, Plätzen und Bürgersteigen dieser Stadt. Mittlerweile gibt es schon Dutzende Typen von Elektrovehikeln mit, ja, da gibt's diese Segways, die gibt's mit einem Rad, das sind so Einradbretter, dann gibt's so Stangen-Zweirad-Segway-Bretter, da gibt's Stehbretter, wo nur noch ein Rad drunter ist, da gibt's bezahlte Jugendliche, die fahren extra zu Werbezwecken mit diesen Dingern durch die Innenstadt und wollen Käufer anlocken. Dann gibt es Rollerchen, wie gesagt, jeglicher Spielart, die haben alle kleine Elektromotoren eingebaut, Elektrokleinräder und so weiter und so weiter. Mittlerweile steigen auch immer mehr Autokonzerne ins Geschäft ein und stellen ihren eigenen Elektroflitzer her. BMW zum Beispiel kommt auf den Markt mit dem Motorrad X2 City. Das fährt 25 Stundenkilometer. Damit kann man wirklich durch die Stadt flitzen wie verrückt. Diese Dinge haben natürlich Vorteile. Wenn man aufs Auto verzichtet und kein Benzin verbraucht, dann ist das schon eine tolle Sache. Nur die Stadt ist zu dicht bevölkert und Zu eng sind viele Straßen, als dass man das einfach so wild belassen könnte. Zweites Thema in unseren Barcelona-Nachrichten sind die Sexualdelikte. 33% Zuwachs bei Sexualdelikten vermeldete am Mittwoch das Hospital Clínic von Barcelona in einer Pressemitteilung. Sexuelle Aggressionen würden mindestens einmal pro Tag registriert. Und zwar allein von diesem Krankenhaus. 90% der Opfer sind Frauen. Konkrete Zahlen gibt es auch für dieses Jahr. 321 sexuelle Opfer gegenüber 30 Männern. 62% sind unter 25 Jahre alt, also sehr junge Opfer. Thema Zuhälterei und Ausbeutung der Frauenkörper. Der oberste Gerichtshof Spaniens, die Audiencia Nacional, erklärte am Mittwoch die Statuten der sogenannten Prostituiertengewerkschaft für rechtlich ungültig. Zur Begründung heißt es, in diesem Bereich sind keine Arbeitsverträge nach dem Arbeitsrecht zulässig. Du kannst also nicht sagen, ich verkaufe meinen Körper an eine unbestimmte Anzahl von Männern oder Frauen oder sonst was. Wohnen in Barcelona. Bürgermeisterin Ada Colau reagierte am Donnerstag mit Empörung auf die Entscheidung der Generalitat, die 30%-Regel beim Wohnungsbau nicht zu ratifizieren. Von denen kommt immer eine neue Schweinerei nach der anderen. 30% aller neu gebauten Wohnungen sollen Sozialwohnungen sein, das sagt diese Regel. Die Consejería de Territorio y Sostenibilidad der Generalitat unter Kontrolle des Suprematisten Quim Torra hat wohl, so vermutet man im Rathaus, unter dem Druck der übermächtigen Baulobby nachgegeben. Die wissen also immer noch, trotz des Prozesses und der Unabhängigkeit, aus wessen Hand sie fressen. Das ist die mächtige Baulobby hier in der Stadt. Und da gehorchen sie natürlich aufs Wort. Dabei besteht die Generalitat aus den gleichen Parteien, PDeCAT und ERC. Achtung, die auf Rathausebene der 30%-Regel bereits zugestimmt hatten. Und hier fasst sich Ada Colau und die Leute im Rathaus, die fassen sich an den Kopf und sagen, wie? Die gleichen Parteien stimmen im Rathaus zu, aber die Generalitat, die aus den gleichen Parteien besteht, lehnen das jetzt ab. Andere Städte wie London und Paris haben diese Klauseln für den Städtebau schon längst eingeführt. Ziel ist natürlich, diese Regel soll verhindern, dass die angestammte Bevölkerung durch Großinvestoren aus ihren Häusern und am Ende auch aus der Stadt vertrieben werden. Thema Zwangsräumungen. 6 neue Zwangsräumungen wurden vergangene Woche von Anwohnern im Bezirk Ciudad Bella verhindert. Sie versammelten sich zahlreich vor den Häusern und protestierten lautstark gegen die Räumungen. Fast 600 Wohnungen, Achtung, stehen immer noch nach erfolgten Räumungen im Bezirk Ciudad Bella leer. Und noch eine Gemeinheit ist eingeführt worden. Die Justiz hat der Lobby auch nachgegeben und muss bei einer Zwangsräumung keinen festen Termin mehr vorweisen. Das heißt, Zwangsräumer, die mit einem Anwalt kommen und dem Besitzer und einem Räumungsbefehl, müssen den Räumungstag nicht mehr ankündigen. Die können zu jeder Tag- und Nachtzeit kommen. Das heißt, die Leute können sich auf eine schnelle, brutale, von Polizeibegleitung und Robocops begleitete Zwangsräumung nicht mehr vorbereiten. Das ist eine neue Waffe in Händen der Gentrifizierer, um die Stadt bürgerfrei zu machen und für die internationalen Finanzmärkte und Investoren bereitzustellen. Dann war letzte Woche Black Friday. Ich weiß nicht, Werner, ob du da schön in die Kaufhäuser gegangen bist und hast gekauft. Es war ja nicht nur Black Friday, es war ja die Black Week. Vor ein paar Jahren war es ja noch ein Tag, aber jetzt ist es schon die ganze Woche geworden. Ich sehe, du hast da eine Spanienfahne. Was machst du denn jetzt mit dieser Fahne? Ja, ich habe den Ich sehe, du bist erkältet. Black Friday genutzt, bin zum Chinesen hinladen und habe mir eine kleine spanische, eine kleine, warte mal, die habe ich auch dabei. Katalanische Fahne hast du auch dabei. Katalanische auch. Und je nachdem, mit wem ich mich treffe, schneuze ich mich dann in die eine oder in die andere Fahne. Da kannst du jede Menge Ärger kriegen, das weißt du. Ja, ich weiß. Ist ein Delikt. Fahnenrotz. Gerade heute beginnt jetzt der Prozess gegen Dani Mateo. Das ist ein Humorist, der teilnimmt immer an so einer Sendung auf dem Fernsehkanal La Sexta. Und der hat es also während der Sendung dann gemacht. Ne? Es hat sich in eine spanische Fahne geschneuzt. Und jetzt ging das Aufheulen wieder los. Na, eines der Symbole von unserem Spanien wird in den Dreck gezogen und so weiter. Überall also eine richtige Kampagne, nicht nur gegen ihn, sondern gegen den ganzen Fernsehkanal. Und das hat dann sogar dazu geführt, also die mussten das dann wieder von ihrer Website nehmen, die La Sexta, und Boykottaufrufe, und Firmen haben ihre Werbespots gekündigt, die sie mit dieser Sexta hatten. Und jetzt ging auch noch ein faschistisches Polizeigewerkschaft ging her und hat den also angezeigt, da diesen Dani Mateo. Und dafür kann er dann ein Bußgeld kriegen zwischen 7 und 12 Monaten. Das ist denen aber nicht genug. Ne? Dann haben sie gleich auch noch angezeigt wegen einem Delitto de Odio, also wegen einem Hassdelikt. Da würde er dann, wenn er dazu deshalb verurteilt würde dann nicht nur die Geldbuße zahlen müssen, sondern dann kommt auch noch Knast dazu zwischen 1 und 3 Jahren. Also so reagieren die hier auf Humor. Humor. Es ist unglaublich. Ich habe mir das Video ja angeschaut. Was da genau passiert ist, ist Folgendes. Dani Mateo hat gesagt, er hat Schnupfen, und er hat zwei Dinge gesagt. Er hat gesagt, Frenatol ist der einzige Text auf Spanisch, in spanischer Sprache, auf dem sich alle Spanier einigen könnten, ohne sich debattierend in die Haare zu kriegen. Und dann musste er niesen und hat in die spanische Fahne gerotzt und hat sich aber auch gleich entschuldigt. Und wegen so einem tollen Gag machen die Faschisten, kann man nur sagen, weil die haben keinen Humor, machen die ein Fass auf, das man so noch nicht gesehen hat. Du verstößt jetzt gegen die Verfassung. Ulla, ulla, ulla. Das war aber echt. Ui, ich habe gedacht, du machst das nur so. Der rotzt da wirklich rein. Naja, man sagt ja auch die Rotzfahne. Ich habe Schnupfen und das lag da drum. Ja, aber und dann ich habe aber jetzt einen Zweifel. Halt, du hast nur in die spanische Fahne gerotzt. Warum nicht in die katalanische? Also in die Indepe, in die Estelada. Ja, ich gucke mal, ob ich noch was drin habe. Ich mag gar nicht hingucken. Ui, ja. Ich möchte gar nicht hingucken. Das sieht ja... Oh nein, bitte. Nee, Leute, da habe ich keine deutsche Fahne dabei. Die deutsche oder die von Baden-Württemberg vielleicht? Ja, die haben da auch eine tolle Landesfahne. Alle außer der Barca-Fahne. Gut, aber also das heißt, wenn jetzt jemand in die Barca-Fahne rotzt, dann würdest du aggressiv und würdest den verklagen. Ja, nee, das... Komm, du würdest den anzeigen. Wegen Respektlosigkeit, wegen Hass. Ich verstehe offenbar nichts von Fußball. Ich bin Fußballer. Nächstes Thema, Weihnachtsbeleuchtung. Am 23. November, das war am vergangenen Donnerstag, wurde offiziell die Weihnachtsbeleuchtung hier in Barcelonas Straßen eingeschaltet. 100 Kilometer Geschäftsstraßenlänge sind davon betroffen. Um 6 Uhr werden die Lichter jeden Tag oder jeden Abend angeschaltet und sollen die Leute in die rechte Weihnachts-, das heißt Kaufstimmung, versetzen. Thema progressives Barcelona, das gibt's ja auch. Ein Verein zur Wiedererrichtung des progressiven Barcelona, Achtung, das gibt's, trat am Donnerstag in Barcelona an die Öffentlichkeit. Die Sprecher teilten mit, dass der Verein die Aufgabe habe, progressive und linksorientierte Lösungen für die Probleme der Stadt auszuarbeiten und der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ideologisch kommen die Vereinsgründer aus dem linken Spektrum um die PSC, das ist die Kommunistische Partei hier in Katalonien, und die Comuns, das sind die Linksalternativen. Sie fordern, die alten Vereinbarungen der linken Parteien wieder neu zu beleben. Die alten Vereinbarungen und Konsense der linken Parteien sind natürlich linke Politik seit jeher, die jetzt im Rahmen der nationalistischen Identitätenpolitik der Generalitat und auch der spanischen Regierung wieder verschwunden sind. Eine weitere Meldung betrifft das Thema Polizeigewalt. Laut einem neuen Untersuchungsbericht durch Gerichtsmediziner ist die Verletzung des Herrn Roger Espagnol am 1. Oktober 2017 in der Escola Ramon Llull kompatibel mit von ähnlichen durch Gummigeschossen hervorgerufenen Verletzungen. Das heißt, die Verletzung ist real. Man hat dem Mann ein Auge ausgeschossen. Roger Espagnol verlor bei dem Polizeieinsatz das rechte Auge. Hier gibt es eine sehr merkwürdige Geschichte. Das ist ein Katalane, ein Katalanist, der heißt Roger Espagnol. Und zu der Zeit gab es einen spanischen Innenminister, der hieß Catalán. Thema Zähne. Einen neuen odontologischen Service bietet das Rathaus von Barcelona seit letzter Woche allen bedürftigen Patienten, für die der normale Zahnarzt zu teuer ist, an. 370.000 Euro wird bis kommenden Jahres in diesen zahnärztlichen Service investiert. 6.000 Visiten will man damit abdecken. Die Idee ist, dass Menschen mit einem Grundeinkommen unter 529 Euro, davon gibt's leider sehr, sehr viele in dieser Stadt, diesen Zahndienst in Anspruch nehmen können. Gratis ist hier in Katalonien und auch in Spanien nur das Ziehen eines Zahns. Für alle anderen Sachen muss man ordentlich Geld bezahlen. Das ist also eine gute Nachricht. Man sagt immer, ja, das Rathaus, die tun noch nichts. Doch, die tun schon einiges. U-Bahn und Nahverkehr ist das nächste Thema. Ab dem 1. Januar wird es eine beträchtliche Preissenkung im Nahverkehr in Barcelona für alle Residentes, das sind die Einwohner, im Berufsverkehr geben. In 36 Municipios des Großraums Barcelona, das heißt 36 angegrenzten Stadtgebieten, wird es einen Flachtarif geben. Verbilligungen bis zu 49% wird es da geben. Es geht um die zwei Zonentickets, die werden davon betroffen sein. Das heißt, viele Municipios, die in der Drei-Zonen-Strecke lagen, werden jetzt auf zwei Zonen reduziert. Ziel der Maßnahme ist es, den Umstieg auf umweltfreundliche Transportmittel zu begünstigen. So, noch zwei kleine Nachrichten, dann kommen wir zum Thema Kultur. Thema Wahlprognose. Nach einer Meinungsumfrage des Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, das ist das Meinungsforschungsinstitut der Generalitat hier von Barcelona, würde bei den nächsten Wahlen zum Parlament die Puigdemont-Partei Junts pel Cat nur noch 14,8% der Stimmen erhalten. Das wären 10 Sitze weniger als noch im letzten Jahr. ERC, die sogenannte Linkspartei, die Esquerra Republicana de Catalunya, das ist auch die Partei von Oriol Junqueras, der hier im Knast sitzt, würde mit 36 Sitzen und 25% Wählerstimmen Wahlsieger werden. Podem, das ist die Podemos-Partei, käme auf 10,4% und 12 Sitze. Wenn man diese Umfrage nach Unabhängigkeitsbefürwortern und Gegnern einmal anschaut, sehe die Bilanz so aus. 47% sind für die Abspaltung von Spanien. 53% sind dagegen oder sagen dazu nichts. Das heißt, die Separatisten kommen nie an die 50%-Marke heran und das diskreditiert schon allein demokratisch ihren Anspruch, einen separaten Staat auszurufen. Weil es wäre undemokratisch, als Minderheit eine Mehrheit zu unterjochen mit ihrer Ideologie. Das sagen zumindest viele, die sich in der Materie auskennen und auf Demokratie hoffen. Und noch ein letztes, eine letzte Nachricht. Es wird eine Protestwoche geben, nämlich diese. Streiks und Massenproteste kommen auf die Generalitat de Catalunya zu. Im Zentrum des Unmuts stehen nach wie vor die Kürzungen der Rechtskatalanisten unter Artur Mas aus dem Jahr 2011-2015. Achtung, 31% Kürzungen im Gesundheitsbereich gab es da. 5 Milliarden wurden da insgesamt den Kranken und den Ärzten weggekürzt. Auch die Bediensteten des öffentlichen Dienstes fordern nach wie vor, die einbehaltenen Löhne von 2013-2014 auch unter der Regierung Mas zurück. Auch Schulen und Unis fordern eine Umkehr der Kürzungspolitik. Man könnte also hoffen, dass jetzt endlich diese ganze fatale Identitätspolitik-Kirmes einmal zu Ende ist und die Leute kommen wieder auf die Idee, etwas Soziales zu fordern. Radion är som en stor biograf i ditt huvud. Så lyssna. Lyssna till Niemandsland. 91,4 FM, Contrabanda Barcelona. Niemandsland 91,4 FM, Sie hören Contrabanda. Ein Lied und dann kommt zum Schluss noch Kultur. So saß ich sprachlos rum im Park, wurd langsam düster, langsam nah. So seht ihr, worauf er bloß lag, ihm fehl nix besseres hin, nix mit nem Defus hin. Über jen fortgerannt, komisch, wie es manchmal kommen kann. Sie hing am Kanal entlang, verwirrt, ich denk noch immer dran. Ein Doppelzimmer in der Abstechstand, in Neonstunde, Zimmer frei. Die Nacht war schwül und steckig heiß. Er füllt sich wie auf nem Vulkan. Seltsam, wie es manchmal kommen kann. Irgendwo spielt in der Saxophon. Er sieht sie durch die Akkordeon. Wie die letzte Licht durch die Dinge kommt. Unendlich obachlos. Sie wirft ne Grosche in der Hof. Ohne blinde Ademann, schon erstaunlich, wie es manchmal kommen kann. Zimmer's leer, es ist nie mehr da, es fällt ihm schwer. So tun, als ob er die Jahre und rieset finster ob. Er spürt die Leere in seinem Kopf, einen Moment und setzt sich dann. Wahnsinn, was einem mal passieren kann. Er hört die Ticke von der Armbanduhr. Papa, ja, ich war denn einer Tour. Im Hafen endlich Finkenspur, wie eure Matrose. Verfluchen all der Ozean, doch alle net nicht aus an Land. So jetzt, datet Schicksal einem Mann. Die meiste denken, es wird vergehen. Wem ausschließlich neue Fülle geht, die Einzige, die mich versteht, war sie, doch wo ist der Ring? Ich sök verzweifelt, doch ich fing, wenn nimm ich wohl zu spät. Blöd nur, dass das dermaßen wie dich. Letzten 10 Minuten im Niemandsland. Kino ist angesagt. Was gibt's da? Ja, gehen wir sofort mitten rein. Heute Abend im Institut Français um 20 Uhr gibt es den Film Paris 1919. Also diesmal nicht Novemberrevolution in Deutschland, sondern was war in Frankreich los? Ein Jahr nach Kriegsende. 9 Millionen Tote, und in diesem Film geht es also nicht jetzt um Einzelschicksale und so weiter, sondern mehr historisch. Da gibt es diese Konferenz, wo die Friedensbedingungen ausgehandelt werden sollten, wo sich treffen Clemenceau, Wilson und Lloyd George. um hauptsächlich erstmal die Höhe der Reparationen festzulegen, die Deutschland bezahlen sollte. Ist ja logisch, passiert ja immer nach jedem Krieg, genauso wie Deutschland schon 1871 hat die Franzosen die Reparationen zahlen lassen, wo sie dann damit die deutsche Großindustrie gepusht haben. Und eben auch, nachdem dann das Ottomanische Reich aufgehört hat zu existieren, Österreich-Ungarn aufgehört hat, das Kaiserreich zu existieren, wurden dann die Grenzen ausgehandelt, neue Grenzlinien gezogen werden. Großbritannien wollte die Meeresrouten weiter kontrollieren. Frankreich hatte Angst vor, dass Deutschland wieder zu stark werden könnte. Und Italien hat auch gesehen, was für sie abfällt. Also darum geht es in diesem Film heute Abend im Institut Français. Dann am Mittwoch geht es weiter, wie immer im Goethe-Institut, Nackt unter Wölfen heißt er. Da wird übrigens, der ist von 1963 und wird zum ersten Mal überhaupt in einem Film in Deutschland thematisiert, Leben und Sterben in einem Konzentrationslager. In der DDR wurde der damals gemacht, 1963, und da geht es um den Widerstand von politischen Gefangenen im Konzentrationslager Buchenwald, also hauptsächlich Kommunisten. Und hier heißt es, als ein Häftling ein Kind ins Lager schmuggelt, stehen die Männer vor der Frage, wie viele andere Menschen für das Leben des Kindes gefährdet werden dürfen. Basiert auf einer authentischen Geschichte. Also. Muss dir richtig ansehen, kleines Kind. Hat so schönen Augen, so kleinen Ohren, so kleinen Näschen. Ist alles noch so klein? Ja, ein kleines polnisches Kind. Was heißt Kind aus Polen? Kind ist auf der ganzen Welt überall. Verdammt nochmal, ich kann nicht anders. Noch ein paar Wochen und wir frei. Und kleines Kind auch. Rede mich nicht weich, verflucht nochmal. Und dann geht's gleich weiter und ganz massiv weiter. Es gibt einen Filmmarathon, auch im Goethe-Institut, Berlin, Alexanderplatz. Das beginnt, Ocho. Das sind alles zusammen über 900 Minuten, und beginnt am Freitagnachmittag um 17 Uhr, soll gehen bis 0.30 Uhr, geht dann weiter am Samstag, am 1. Dezember, beginnt da am Samstag um 12.30 Uhr und geht bis 23 Uhr. Der Film von Rainer Werner Fassbinder, Berlin, Alexanderplatz. Dieser Film hat ja 1918 kam der dann raus und hat natürlich viele Leute schockiert auf der einen Seite, ne, weil moralisch ambivalent, roh, brutal, ne, und auf der anderen Seite zweifelt heute niemand mehr an, dass das wirklich ein filmisches Meisterwerk ist, ne. Und mit Franz Bieberkopf als Hauptfigur und so weiter. Jetzt, also Freitagnachmittag, 17 Uhr beginnt das, Eintritt frei, aber diesmal ist ausnahmsweise Anmeldung erforderlich. Das kann man telefonisch machen oder sich online beim Goethe anmelden, dass man da teilnehmen will. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie viele Leute sich das antun, da diesen Marathon sich ganz anzugucken. Also ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich das. Aber jedenfalls wollen die das wissen, vielleicht auch wegen der Verpflegung. Na klar, da wird es Pausen geben, ja, ja, und Pinkelpausen und Zigarettenpausen. Brotzeit, Getränke und so weiter. Gut, und dann ist noch jetzt beginnt auch am nächsten Samstag das Festival des afrikanischen Films. Wallay heißt es. Vom 1. bis zum 6. Dezember geht es. Beladen mit Emotionen, Fantasie und Zärtlichkeit. Mosambik durchqueren mit einem Zug. Superhelden erscheinen da und sogar ein heftiger Western Wind bläst da. In drei Stadtteilen in Barcelona kann man das sehen. Insgesamt 10 Filme, auch in der Filmoteca, im Caixa Forum und im Institut Français. Und der erste Film dann am nächsten Samstag um 7 Uhr nachmittags. Supermodo heißt er. Und übrigens entstanden auch in Zusammenarbeit mit Tom Tykwer, den man ja kennt von Lola Rent, das Parfüm, Babylon Berlin hat er auch mitgemischt. Und da geht es um ein junges Mädchen im kleinen Dorf in Kenia. Ihr Traum ist es, eine Superheldin zu werden, aber leider werden diese Ambitionen durch ihre bevorstehende unheilbare Krankheit behindert. Als Versuch, ihre Wünsche zu verwirklichen, entwickelt das ganze Dorf einen brillanten Plan. Das ist der erste Film in dieser Reihe. Gut, wir sind praktisch ans Ende unserer heutigen Niemandsland-Sendung angelangt. Ich habe hier auf dem Monitor noch 3,3 Minuten. Das heißt, wir müssen uns verabschieden, Werner. Na gut. Ja, dann verabschiede ich mich und werde nochmal in diese spanische Flagge mich schneuzen wegen dieser Geschichte da vom Patriotismus. Ne? Auch wenn, Angela Merkel sagt, Patriotismus ist, wenn man im deutschen Interesse auch andere mit einbezieht und Win-Win-Situationen akzeptiert. Das ist die Definition von der Merkel für Patriotismus. Ja. Und die übernimmt auch den Wortschatz der Börsenspekulanten. Ja. Die sprechen nämlich von Win-Win-Situation. Also in den Patriotismus schneuzen wir uns oder wischen uns den Hintern ab. Jo, dann also, tschüss, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, uns 2 Stunden zuzuhören. Sie haben etwas Neues erfahren und haben sich zum Teil auch amüsiert und haben sich wohlgefühlt. Ich hoffe, Sie haben auch Widerspruch eingelegt gegen manche Sachen, die wir hier gesagt haben. Das ist Ihr Recht, das ist uns Recht. Das haben wir gerne, wenn man uns auch in manchen Punkten, die Sie doof finden, heftig widerspricht. Wer zum Beispiel diesen Gag mit der Fahne nicht gut fand, der soll es rausschreien und soll ganz laut sagen, wir würden nie in eine Fahne rotzen. Das fänden wir auch gut. Aber in eine Rotzfahne kann man rotzen. Adeo, adios, agur. Tschüss. Was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen. Hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger als ich und du. Bevor ihr antwortet, ihr seid auch bloß verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Formel, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief. auf Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen. Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen an Tischen sitzen. Und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei. Und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt. Und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und all die Freigeister, all die Schulschwänzer, nur Symptomträger im System. Doch bedenkt, wenn ihr so hart urteilt, ihr seid auch bloß gefangene Geister. Der Unmut wird immer lauter und die Lehrer schreien sich heiser. Empört euch, dass Hänschen nicht ist, was er sein soll, sondern nur, wer er nun mal ist. Die Götter pullern sich ein vor Lachen und ihr denkt, dass ihr was wisst. Und wenn Hänschen dann Hans ist, der eigene Kinder hat, denen er was erzählt, dann merkt Hans und Kunz und ihr vielleicht auch, dass wieder irgendwas fehlt. Ihr habt Wünsche und Träume und rennt damit ständig an imaginäre Wände. Und jeder Wunsch, den ihr euch erfüllt, der ist dann halt auch zu Ende. Geht hier nur mal hoch in verfundene Zahlen und wartet, bis die Burnouts kommen. Schmeißt euer Geld für Plastik raus, um ein kleines Glück zu bekommen. Das Beste aus Cerealien und Milch, noch ein Carport und noch ein Kredit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Ihr Klugscheißert und kauft trotzdem. Und die Werbung verkauft euch für dumm. Und dann sitzt ihr vor euren Flachbildfernsehern und meckert auf den Konsum. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Ihr Traumverkäufer, Symptomdesigner, merkt ihr noch, was passiert? Wer hat euch das Land und das Wasser geschenkt, das ihr jetzt privatisiert? Ihr Heuchler, ihr Lügner, ihr Rattenfänger, ihr Wertpapierverkäufer. Man hat euch Geist und Gefühl gegeben und doch seid ihr nur Mitläufer. Ihr großen, vernarbten, hilflosen Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Und jemand hat euch mit Schweigen gestraft und ließ euch darin allein. Und jetzt hört ihr nicht nur die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen. Und sagt ihnen weiter, es würde nicht wehtun, ohne es so zu meinen. Macht ihr ruhig Pläne, ich stehe am Rand, ich sehe euch und ich bin nicht allein. Hinter mir stehen mehr und mehr Weltfremde, die passen auch nicht hinein. Und jetzt wartet nicht auf ein versöhnliches Ende, den Gefallen tue ich euch nicht. Kein Augenzwinkern, keine milde Pointe, die das Unwohlsein widerbricht. Irgendwann werden die Götter nicht mehr lachen und falls es mich dann nicht mehr gibt, hinterlasse ich ein Kind, das sich selbst gehört und dies unhandliche Lied.